an gewissen Sachen, ja, wie du sagst, mit dem, dass ich auch der Name Jürgen auf das Feld hängt halt damit zusammen, dass ich mich halt erreicht mit dem und nicht um sich mit dem Struffi darüber. Mit dem man in Jürgen und mit dem Struffi halt nicht Philosophie hat. So wie und halt, ja, mit der anderen Leitung, das halt nicht passiert. Wo auch ich denke, wo man da halt auch an totale Grenzen kommt, stößt. Ganz klar. Ja, ich meine, an irgendeinem Punkt kommst du halt, wo alles weiter Spekulation ist. Das ist ja klar. Ne? Ah ja, wo ich auch keine Antwort von den anderen Buch kriege. Weil da muss man gar nicht wissen, was ich will. Oder will sie böse. Oder mit anderen kann ich mich nicht drüber aussagen. Ja, ja. Ach, das ist eine super Frage. Das ist echt eine super Frage, Jana. Das ist total gut, Jana. Ich hätte es gut, gar nicht mehr am Mike zu fahren. Ich bin total überrascht, Jana. Ich stelle diese Beziehung überhaupt. Ja. Das Ding fing halt mit Anne, konnte ich über sowas quatschen. Also, das ist jemand, der offen ist, ne? Die meisten Leute waren das halt nicht. Und ich finde, das wäre genau der Punkt gewesen, an dem unsere Träume in Wirklichkeit in den Wandel finden. Bewusstsein darüber schaffen, was wir tragen, weil wir uns selbst beantworten können. Und da wäre eine Menge weniger schief. Ja. Das denke ich halt auch, ja. Also ich denke auch, dass das gute Grund war damals, warum ich weggegangen bin. Ich bin zum Beispiel zum Zeitpunkt weggegangen, wo ich so gesehen von den Sachen, von denen ich gedrängt habe, so viel gerade in Erfüllung gefunden habe. Und wo ich gedacht habe, ja, jetzt ist der Punkt für zu gehen. Weil ich gedacht habe, ja, du musst halt noch die und die Sache jetzt einfach für dich mal erleben. Und daher, dass ich da die Zeit weg war, die Erfahrung konnte ich nur begrüßen. Wo mich auch dann wirklich zum Teil halt, wo ich gemerkt habe mit meiner Träumerei und so, wo ich dann absolute Grenze gestoßen bin, um Realität und Lebens, um das einigermaßen in Einklang zu bringen, wo nachher nichts mehr kommen ist, wo ich mir gesagt habe, ja, Junge, wie soll ich das achten? Meine Erkenntnis auf den 2,5 Jahre Berlin war, dass ich da dezidieren muss. Ja. Mhm. So halt, wie ich zu finden, aber ja, nicht dieses Abgehoben, ja. Nur entweder das oder das. Und das fand ich auf die Tarot, die Sache. Fand ich schon ein bisschen schade, dass ich da halt gemerkt habe, dass das den Leuten halt aufgrund der Sache, wie sie das vermittelt haben, eine totale Blockade da war. Also direkt, so will ich da nicht rangehen. Ne? Also auch eine gewisse Offenheit verlangt für mich, die mir einfach viel zu schnell war. Ich konnte die mal 3 Tage kennen und soll dann schon meine Lebensgeschichten erzählen. Das ist für mich auch nicht normal. Man muss halt auch schon eine Vertrauensbasis haben. Von der mit mir interessiert ist, ich war nach Frankreich im Urlaub, die Tourneen. Ja, Vorgeschichte schon. Ich hab jemanden kennengelernt, der wollte mit runterfahren. Und wir fahren mit dem runter, haben vorher mit dem unterhalten. Und das wird ein total esoterisch. Der Typ hat gestellt, schon rar, was hat er so ein Dienst gemacht, also viel erfahren, mit der Rot haben sich in den Jahren. Hat fast jetzt nicht viele Gurus besucht. Also Kram, ne?